Und als die Rebbe singt, oi, singen alle Chassiden, oi, singen alle Chassiden, oi, yom, bom, bom, bom, bom, yom, bom, bom, bom, bom, singen alle Chassiden, oi, yom, bom, bom, bom, bom, yom, bom, bom, bom, bom, singen alle Chassiden. Und wenn dir rebest, und wenn dir rebest, essen alle Chassidim, hoi, essen alle Chassidim, ay, amam, amam, amam, amam, amam, essen alle Chassidim, ay, amam, amam, amam, amam, amam, amam, amam, amam, amam, essen alle Chassidim. Und wenn dir rebe lacht, und wenn dir rebe lacht, lachen alle Chassidim, moi lachen alle Chassidim, ayam bam bam bam, yam bam bam bam, lachen alle Chassidim, ayam bam bam bam bam bam bam, yam bam bam bam bam, lachen alle Chassidim. Nur wenn die Rebbe schluft, nur wenn die Rebbe schluft, schlufen alle Chassidim, moi schlufen alle Chassidim, ayam bam bam bam bam. Schlufen alle Chassidim, ayam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Schlufen alle Chassidim. Nur wenn die Rebbe trinkt, nur wenn die Rebbe trinkt, trinken alle Chassidim, oi, trinken alle Chassidim. Yom bam bam bam bam, yom bam bam bam bam. Trinken alle Chassidim, ayam. Trinken alle Chassidim. Nur wenn die Rebbe weint, oi, wenn die Rebbe, die Rebbe, die Rebbe weint, oi, weinen, weinen alle Chassidim. Weinen, weinen, weinen, alle Chassidim. Weinen, alle Chassidim. Weinen, alle Chassidim. Nur wenn die Rebbe tanzt, nur wenn die Rebbe tanzt, oi, tanzen alle Chassidim, oi, tanzen alle Chassidim, ay, yam, bam, bam, bam, ay, tanzen alle Chassidim, ay, yam, bam, bam, bam, ay, yam, bam, bam, bam, ay, bay. Tanzen alle Chassidim. Und wenn die Rebbe singt, und wenn die Rebbe, die Rebbe, und wenn die Rebbe singt,